بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf seine Familie und auf seinen Anhängern bis an den Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, heute bi'idhnillahi ta'ala machen wir an der Stelle weiter, bei der wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind im Kapitel über die Art und Weise der Verrichtung des Gebetes und wir sind noch bei der ersten Gebetsposition, und zwar beim Qiyam, und wir haben uns unterhalten über das Heben, wir haben erstmal geredet über den Takbir, über den Ihram-Takbir und danach über das Heben der Hände. Und bleiben uns noch ein, zwei Punkte übrig, bleiben uns noch ein, zwei Punkte übrig über den Takbir. Was den Takbir angeht, in Bezug auf den Ma'mum, denn wir haben gesprochen über den Takbir des Imam und des Munfarid. Die Frage ist nun, der Ma'mum, derjenige, der hinter dem Imam betet, wann spricht er den Takbir? Die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, dass der Ma'mum den Takbir direkt nach dem Imam spricht. Das heißt, wenn der Imam Allahu Akbar gesagt hat, das Rafa Akbar gesprochen hat, dann spricht der Imam, der Ma'mum, ebenfalls den Takbir. Und der Beweis dafür ist die Aussage im Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, in dem der Prophet beschrieben wird, dass er Folgendes gesagt hat: فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Wenn der Imam Allahu Akbar gesagt hat, dann sagt auch ihr Allahu Akbar. Und der Buchstabe Fa im Arabischen weist auf eine Reihenfolge hin und zweitens darauf hin, dass das eine direkt nach dem anderen folgt. فَإِذَا كَبَّرَ, das heißt, wenn er den Takbir gesprochen hat, das heißt der Imam, فَكَبِّرُوا. Kabbiru heißt, sprecht den Takbir. Fakabbiru heißt, dann sprecht den Takbir gleich danach. Und folglich darf man dem Imam nicht zuvorkommen bei diesem Takbir. Und wir haben ja gesagt, wenn das beim Ihram-Takbir geschieht, dann ist natürlich das Gemeinschaftsgebet für den Ma'mum ungültig. Denn dann hat er ja das Gebet begonnen, bevor der Imam das Gebet selbst begonnen hat. Nachdem man den Takbir gesprochen hat, auf die beschriebene Art und Weise, ist es Sunnah, dass man die rechte Hand auf die linke Hand legt. Was die Gesetzlichkeit dieser Sache angeht, so gibt es darüber zahlreiche Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass es zweifellos bestätigt ist, dass er beim Beten im Qiyam die rechte Hand auf die linke Hand gelegt hat. Eine dieser Überlieferungen ist von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, wie ich im Gebet meine linke auf meine rechte gelegt hatte. Also umgekehrt, normalerweise macht man die rechte auf die linke. Daraufhin nahm er meine rechte und legte sie auf meine linke. Wenn man die rechte Hand auf die linke Hand legt, dann sollten wir wissen, dass der Begriff Hand in der arabischen Sprache bezeichnet grundsätzlich alles ab den Fingerspitzen bis zu den Schultern. Das alles nennt man auf Arabisch Yad. Und überliefert ist, dass man die, insofern gibt es verschiedene Stellen, die überliefert worden sind, und manche Gelehrte erwähnen, dass man die Hand auf die Hand legt. Im Deutschen meint man natürlich mit der Hand Fingerspitzen bis zum Handgelenk. Das heißt, entweder man legt die rechte Hand auf die linke Hand oder man legt die rechte Hand auf den linken Unterarm. All das ist in Ordnung und auch das ist überliefert worden. aber ich wüsste nicht, dass jemand gesagt hat, dass man die rechte Hand auf den linken Oberarm legen würde. Das ist die eine Angelegenheit. Die zweite Angelegenheit ist, wenn man die rechte Hand auf die linke Hand gelegt hat, wo platziert man diese Hände? Der Prophet ﷺ hat gesagt, dass man die rechte Hand auf den linken Arm legen soll, und er hat in seiner Aussage nichts von einer bestimmten Position gesagt. Insofern, wenn man, egal wo man sie hinlegt, so hat man die Sunna des Propheten ﷺ umgesetzt. Es stört nicht, dass über Wa'il ibn Hujr radiallahu ta'ala anhu Folgendes überliefert worden ist. Ein Moment, der ist gerade. Und zwar berichtet er, dass er sagte: Ich habe einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gebetet und gesehen, wie er seine rechte Hand auf die linke, auf seine Brust gelegt hat. An irgendeiner Stelle muss er sie ja gelegt haben. In diesem Hadith hat er eben gesehen, dass er sie auf die Brust gelegt hat. Aber das bedeutet nicht, dass er das in allen Situationen so gemacht hat, alayhi salatu wasalam. Deswegen, wenn man es auf die Brust legt, ist es in Ordnung. Wenn man es tiefer als die Brust legt, ist es in Ordnung. Wenn man es auf den Bauchnabel oder darunter legt, ist es auch in Ordnung. Weil das alles unter die allgemeine Aussage von Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi fällt, in der er sagte, in Sahih al-Bukhari, dass uns angeordnet worden ist, die beim Beten die rechte Hand auf den linken Arm zu legen. Dabei hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man legt die rechte Hand auf die linke. Das würde bedeuten, dass man nicht mit der rechten Hand den Arm greift. Das ist die erste Version. Und das ist die Überlieferung, die ich gerade eben erzählt habe. Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu sagte, den Leuten wurde angeordnet im Gebet, die rechte Hand auf den linken Arm zu legen. Und legen würde bedeuten, dass man einfach drauf legt. In einer anderen Version, beziehungsweise in einem anderen Hadith heißt es, uns Schar von Propheten wurde angeordnet, die Sahur-Mahlzeit hinauszuschieben, uns mit dem Fastenbrechen zu beeilen und mit unserer rechten Hand in unserem Gebet die linke zu halten. Und das Yumsik, das Halten, beziehungsweise Fassen, bedeutet Greifen. Und das bedeutet eben, dass man tatsächlich die Hand greift. Das ist also eine zweite Version. Und beides ist also authentisch über den Propheten, alayhi salatu wassalam, überliefert worden. Und bei den Sachen, die verschiedenartig überliefert worden sind, ist am besten, dass man mal das eine macht und mal das andere macht. Nun stellt sich noch eine weitere Frage, wenn wir in diesem Qiyam Position sind. Wo schauen wir in unserem Gebet hin? Der einzige Hadith, der einzige meines Wissens nach authentische Hadith diesbezüglich, ist der folgende von Aisha radiallahu ta'ala anha, in dem sie Folgendes sagt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betrat die Kaaba und sein Blick hat, bis er wieder rausging, während der gesamten Zeit die Stelle der Niederwerfung nicht verfehlt. Und dieser Hadith ist ein Hinweis darauf, dass man während des Salah auf die Stelle der Niederwerfung schaut. Aber in diesem Hadith geht es eigentlich nicht um das Gebet an sich. Denn es geht darum, dass der Prophet während der gesamten Zeit, als er die Kaaba betreten hat, während des Salah und danach, als er wieder rausgegangen war, die ganze Zeit war er demütig und hat seinen Blick nicht erhoben. Insofern ist dieser Hadith allgemein und gilt zweifellos für das Stehen im Salah. Aber es ist kein eindeutiger Textbeweis für die anderen Positionen des Salah. Deswegen, wie manche Ulama gesagt haben, im Stehen schaut man auf die Stelle, wo man sich niederwirft. Gemeint ist eben der Boden, und das macht man in allen Positionen. Aber logischerweise, wenn man sich normal natürlich bewegt zur Verbeugung, dann ist es kein Problem, wenn man auf die Stelle schaut, da wo die Füße sind, denn dadurch achtet man auch darauf, dass der Rücken und der Kopf eine gerade Linie bilden. Und danach, wenn man im Tashahhud ist ja auch überliefert worden, dass der Prophet a.s. auf seinen rechten Zeigefinger geschaut hat. Und das alles ist kein Widerspruch zum Hadith von Aisha. Denn Aisha, ihre Aussage ist allgemein. Und diese Stellen, von denen wir reden, sind speziell und grundsätzlich gilt, es gibt keinen Widerspruch zwischen einer armen Aussage und einer khasen Aussage. Und dann bleibt noch übrig, wo schaut man hin, während man zwischen den beiden Sajda sitzt. Ebenfalls schaut man dahin, wo man sich niederwirft. Und es bleibt noch übrig, wenn man in der Niederwerfung selbst ist, im Sujud selbst ist. Und da darf man, seine Augen offen halten oder auch geschlossen halten, denn dort logischerweise kann man nicht auf die Position schauen, wo man sich niederwirft. Das macht keinen großen Sinn. Das sind die verschiedenen Situationen im Salah, an denen man oder wo man hinschauen soll. Und wir machen auch keinen Unterschied zwischen dem Salah in der Masjid al-Ka'ba oder an irgendeiner anderen Stelle auf der Welt. Nachdem man das nun getan hat, spricht man gemäß der Sunna ein Bittgebet, ein Dua. Das nennt man Istiftah-Dua. Istiftah bedeutet so viel wie Eröffnung. Das heißt ein Eröffnungs-Dua, weil dadurch eröffnet man sein Salah. Darüber gibt es verschiedene Überlieferungen und egal nach welcher Überlieferung man handelt, so hat man die Sunna umgesetzt. Und eine der Überlieferungen, mit der man vielleicht beim Auswendiglernen beginnen sollte, weil sie die kürzeste Version ist, ist die folgende. Im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri und auch von Aisha radiallahu anha überliefert, er sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Nachtgebet aufstand, sprach er den Takbir und sagte dann, Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Das heißt auf Deutsch sinngemäß übersetzt, frei seist du von allen Mängeln. O Allah, ich lobe dich mit deinem dir zustehenden Lob. Gesegnet sei dein Name, erhaben sei deine Gewaltigkeit. Es gibt keinen Gott außer dir. Diesen Dua, wie gesagt, spricht man, auch wenn es überliefert worden ist in Bezug auf das Nachtgebet, es ist trotzdem ein Istiftah-Dua und man darf ihn auch im Fard-Gebet sprechen. Und am allerbesten ist es natürlich, wenn man verschiedene Bittgebete lernt und so entwickelt man sich als Muslim immer weiter. Und das, also immer, man soll immer, wenn man eine Sache gelernt hat und sie sich bei einem festgesetzt hat, das heißt, du kennst diesen Dua jetzt schon lange, weil du seit Jahren diesen Dua immer sprichst, dann beginnst du jetzt mal einen neuen Dua zu lernen. Auf diese Art und Weise bleibt auch deine Konzentration in deinem Salah, weil du dich auf das Neue, was du gelernt hast, konzentrierst und dann im besten Falle auch abwechselst zwischen den verschiedenen Duas und dadurch bleibst du immer mit deinem Geiste anwesend. Dieses Eröffnungs-Dua spricht man grundsätzlich bei jedem Salah. Spezieller schauen wir uns die folgenden Fälle an. Erster Fall, das Janaza-Gebet. Beim Janaza-Gebet ist es richtigerweise nicht überliefert worden, dass man das Istiftah-Dua dort spricht. denn das Janaza-Gebet ist uns detailliert überliefert worden und das Istiftah-Dua findet dort keine Erwähnung. Das zweite ist das Eid-Gebet. Das Eid-Gebet wird deswegen extra erwähnt, weil es auch darüber verschiedene Ansichten gibt. Aber auch die allermeisten Ulama sind hier der Ansicht, dass das Istiftah-Dua hier gesprochen wird, im Gegensatz zum Janaza-Gebet. Das heißt also, ihr wisst, dass man beim Eid-Gebet viermal am Anfang Allahu Akbar sagt und nach dem vierten Mal beginnt man dann mit dem Istiftah-Dua Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Das ist der zweite Fall. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Ausnahme beim Janaza-Gebet. Und der dritte Fall, den wir uns speziell anschauen, ist das freiwillige Nachtgebet. Das sogenannte Qiyam al-Layl. Denn beim Qiyam al-Layl ist es am besten, am wertvollsten, wenn man es in zweier Abschnitten verrichtet. Macht zwei Raka'at, zwei Raka'at, zwei Raka'at, zwei Raka'at und so weiter. Und am Ende macht man sein Witr-Gebet. Und hier beginnt man nach jedem zwei Raka'at ein neues Salah. Und die Frage ist jetzt, sagt man auch hier zu Beginn jeder zwei Raka'at den Istiftah-Dua, man darf sich berufen auf die allgemeinen Hadithe, die den Istiftah-Dua erwähnen. Aber es gibt auch eine zweite Ansicht, die manchen Hadithen näher zu sein scheint. Weil bei manchen Hadithen wird das Nachtgebet des Propheten a.s. beschrieben. Und dann wird erwähnt, ein sehr langer Istiftah-Dua, der längste ist, der über Ali ibn Talib überlieferte. Und dieser Istiftah-Dua, oder die Beschreibung des Nachtgebetes, erweckt den Eindruck, dass er diesen Dua nur am Anfang der ersten zwei Raka'a gesprochen hat und nicht nach jeden zwei, zu Beginn von jeden zwei Raka'at. Aber wie gesagt, wenn man das macht, ist das auch kein Problem und erlaubt. So viel zum Istiftah-Dua im freiwilligen Nachtgebet. Nachdem man den Istiftah-Dua gesprochen hat, sucht man bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem verfluchten Satan Zuflucht. Das ist die sogenannte auf Arabisch Isti'adha. Und die Isti'adha, die Gesetzlichkeit davon, befindet sich im Koran Karim. Allah sagte sinngemäß, wenn du den Koran zu lesen beginnen möchtest, so suche Zuflucht bei Allah vor dem Satan, dem Verfluchten. In Surat An-Nahl, Vers 98. Der Wortlaut, auch da gibt es verschiedene Wortlaute, die überliefert sind. Der einfachste ist der allseits bekannte, indem man sagt, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Das ist der bekannteste Wortlaut, der auch direkt mit dem Wortlaut im Koran Karim übereinstimmt. Sollte man zu einer zweiten Raka'a aufstehen, wie in jedem Salah außer dem Witr-Gebet, wenn es nur aus einer Raka'a besteht, oder zu einer dritten oder vierten Raka'a aufstehen, dann beginnt man ja wieder Koran neu zu lesen. Und ihr wisst ja, dass man A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagt, bevor man Koran liest. Und die Frage ist jetzt, wenn ich zur zweiten oder dritten oder vierten Raka'a aufstehe, soll ich dann nochmal A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagen? Und die Antwort lautet, man darf, denn manche Gelehrte werten das als eine Unterbrechung. Das heißt, der Ruku' und der Rafa' vom Ruku' und der Sujud und der Julus und dann der Sujud. Sie werten das alles als eine Unterbrechung der Lesung. Deswegen sagen sie, soll man wieder A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Andere Gelehrte betrachten das nicht als eine Unterbrechung, für die man nochmal A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagen muss. Und am besten ist, wenn man es nochmal sagt, dann geht man diese Sache aus dem Weg. Als nächstes spricht man die Basmala. Die Basmala ist eine Abkürzung für den Ausdruck Bismillah. Und in diesem Fall Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. So wird das in der Regel übersetzt. Und diese Basmala spricht man richtigerweise leise. Egal, ob es ein Salah ist, bei dem man laut liest, oder ob es ein Salah ist, bei dem man leise liest. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, ich betete hinter Abu Bakr, Umar und Uthman. Sie haben immer mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin begonnen. Sie haben weder am Anfang der Lesung noch am Ende Bismillahirrahmanirrahim erwähnt. Das ist der Hadith als Beweis der Mehrheit der Ulama, auf den wir uns auch hier fußen dürfen, und deswegen sprechen wir die Basmala leise. Und was auch in die gleiche Thematik fällt, ist die bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, ob die Bismillah Rahman Rahim Teil der Fatiha ist oder nicht. Denn wenn du ein Gebet betest, das laut ist, dann liest du ja die Fatiha laut. Und wenn du sagst, dass Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Teil der Fatiha ist, dann liest du logischerweise auch die Fatiha, die Basmala, auch laut. Aber richtigerweise ist die Basmala nicht Teil der Fatiha, sondern die Basmala ist zu Beginn jeder Sura herabgesandt worden und signalisiert den Beginn einer neuen Sura. Aber sie gehört nicht zur ersten Ayah dazu. Deswegen ist die erste Ayah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und andere Gelehrten, die die Basmala als eine Ayah von Surah Al-Fatiha werten, für sie ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin die zweite Ayah. Okay? Und am Ende kommen beide auf 7 Ayat. Wie kann das sein? Das hat zu tun mit dem letzten Teil der Fatiha. Und zwar, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Manche diejenigen Gelehrten, die Basmala als eine Ayah von Surat al-Fatiha werten diesen gesamte Ayah, die ich gerade eben vorgelesen habe, als eine Ayah. Und diejenigen Gelehrten, die Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nicht als eine Ayah von Surat al-Fatiha werten, kämen dann nur auf 6 Ayat. Deswegen ist bei ihnen صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ die 6. Ayah. Und die 7. Ayah ist dann غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Und deswegen, manche, bleiben manche Koranleser im Salah bei صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ stehen. Ansonsten, wenn das gesamte eine Ayah wäre, macht es keinen Sinn, dort absichtlich stehen zu bleiben. Aber wenn dort eine Ayah zu Ende ist, natürlich, man darf dort gemäß der Sunna stehen bleiben. Sollte man im Gebet mehr als eine Sura hintereinander lesen, das heißt zwei Suren hintereinander zusammenfassen, angenommen, du liest nach der Fatiha, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ und gleich danach قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ, dann liest man dazwischen auch die Basmala, wie gesagt, auch leise in diesem Fall, wie wir gesagt haben. Weder bei der Fatiha liest man sie laut, noch bei der Basmala liest man, noch bei anderen Suren, wenn man sie miteinander verbindet, liest man sie laut. Danach liest man die Surat Al-Fatiha. Die Surat Al-Fatiha, liebe Geschwister, liest man an dieser Stelle, weil der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt hat, im berühmten Hadith von Ubadah radiallahu anhu, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam mal Folgendes sagte: Wer die Fatiha nicht gelesen hat, hat nicht gebetet. La salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. Deswegen, bei allen Gelehrten, diesmal an dieser Stelle, nachdem man den Istiftah Dua gesprochen hat, A'udhu Billahi min Shaitan Ajib, Bismillah ar-Rahim, kommt erstmal die Surat Al-Fatiha. Bei allen Gelehrten kommt an dieser Stelle Surat Al-Fatiha. Unabhängig davon, ob man sie als Ma'mum liest oder nicht, ein anderer Fall. Aber grundsätzlich an dieser Stelle kommt die Surat Al-Fatiha. Und hier muss darauf hingewiesen werden, dass bei allen Adhkar, bei allen Gebetstexten, immer wenn wir sagen, man liest das oder man sagt das, ist immer gemeint, dass man nicht nur die Lippen bewegt, sondern dass auch ein Ton deinen Mund verlässt. Das heißt, das Mindeste ist, dass du, dass jemand dich oder du dich selbst hören kannst, wenn man dir genau zuhört. Das heißt also, es reicht nicht aus, einfach nur die Lippen zu bewegen, ohne dass Ton rauskommt. Wenn man das so macht, einfach nur so, dann das Gebet ist ungültig, weil man hat dann diese Adhkar gar nicht gesprochen. Weil das ist Bewegung von Lippen, aber es bedeutet nicht, dass man das gelesen hat. Deswegen muss man etwas sprechen. Man soll natürlich nicht so laut sein, damit man nicht seinen Nebenan dabei stört. Nachdem man die Fatiha gelesen hat, ist es eine Sunna, dass man danach Amin sagt. Denn Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn der Imam Amin sagt, dann sagt auch ihr Amin. Denn derjenige, der Amin gleichzeitig mit den Engeln sagt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Imam und der Ma'mum gleichzeitig Amin sagen. Warum? Weil alle wollen die Stelle erwischen, zu der, oder den Zeitpunkt erwischen, zu dem die Engel Amin sagen. Und das ist ein Zeitpunkt, logischerweise. Und deswegen ist es falsch, wenn der Imam zuerst Amin sagt und dann die Ma'mum Amin sagen. Oder die Ma'mum erst warten, bis der Imam anfängt, Amin zu sagen. Nein, sie sagen das zeitgleich, denn sie alle wollen die Stelle erwischen, an der die Engel Amin ebenfalls sagen. Und ebenfalls gibt es eine andere Überlieferung, die das noch ein bisschen mehr verdeutlicht. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wenn der Imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين gesagt hat, dann sagt alle Amin. Alle natürlich steht nicht da, das ist in Klammern, aber dann sagt Amin. Denn derjenige, der Amin gleichzeitig mit den Engeln sagt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und warum ist dieser Hadith noch deutlicher? Ja, weil es heißt, wenn der Imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين gesagt hat, dann sollen wir Amin sagen. Also ist ein Beweis dafür, dass das alle gleichzeitig sagen. Denn dieser Ausdruck richtet sich mindestens an die Ma'mum. Dass er sich auch an den Imam richtet, das haben wir aus dem vorigen Hadith ebenfalls erfahren. Und in diesem Hadith ist ein Beweis für die große und unendlich große Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala, die er seinen gläubigen Dienern zuteil werden lässt. Stellt euch vor, ein Diener, der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam war, Tag und Nacht, und kein Tag verstreicht, an dem er seinem Herrn nicht widersetzt und eine Sünde begeht, und all diese Sünden häufen sich an, und er entschließt sich, ein einziges Mal in die Moschee zu gehen, um mit der Gemeinschaft zu beten, um diesen Amin zu erwischen, und daraufhin wird Allah azza wa jal ihm seine Sünden alle vergeben, die er Zeit seines Lebens gemacht hat. Und Allahs Barmherzigkeit dürfen wir nicht unterschätzen, und das ist nur ein Vorteil von vielen Vorteilen, den wir ziehen können aus dem Gemeinschaftsgebet, wenn wir in der Moschee unser Gebet verrichten. Und je häufiger der Muslim ein Salah in der Gemeinschaft der Muslime in der Moschee verrichtet, desto wahrscheinlicher ist es, dass er diesen Zeitpunkt auch erwischt, an dem ihm seine Sünden alle vergeben werden. Wenig Taten, aber dafür bekommt man dafür große Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist auch nicht verwunderlich, denn sein Name ist Al-Ghafur. Al-Ghafur ist derjenige, der stets und häufig vergibt. Dass der Imam ebenfalls Amin sagt, richtigerweise, ist zu entnehmen aus dem folgenden Hadith von Wa'il ibn Hujr radiallahu anhu. Er sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam waladdallin gesagt hat, dann sagte er, das heißt der Imam, das heißt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amin, wa rafa'a biha sawtah. Er sagte Amin und hebte dabei seine Stimme. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Leute alle Amin sagen und auch das laut sagen und nicht etwa leise sagen. Statt Amin darf man auch alternativ das kürzen und sagen Amin. Amin, also erst wieder mit Amin oder Amin. Beides ist in Ordnung und richtigerweise bedeutet das, O Allah, erhöre. Allahumma stajib. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Ma'mum auch Amin sagt, der Ma'mum ist, wie gesagt, derjenige, der hinter dem Imam betet. Und zwar, Ibn Jurayj, rahimahullah ta'ala, ein Überlieferer, sagte zu Ata, rahimahullah, auch einer der Überlieferer, sagte, pflegte Ibn al-Zubayr. Ibn al-Zubayr ist ein Sahabi, radiallahu anhu. Pflegte Ibn Zubayr nach der Fatiha Amin zu sagen, er sagte ja, die Leute hinter ihm sagten auch so laut Amin, dass es Lärm gab. Danach sagte er, Amin ist ein Dua. Amin ist ein Dua. Also deswegen, wie wir gesagt haben, im Sinne von, O Allah, erhöre das Gebet. Erhöre die Fatiha. Denn die Fatiha ist zur Hälfte Lobpreisung und zur zweiten Hälfte ein Bittgebet an Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem wir gesprochen haben, dass wir die Fatiha lesen, stellt sich die Frage, wann sollen wir die Fatiha laut lesen und wann sollen wir sie leise lesen? Und die Antwort lautet, dass bei den Fardgebeten, dass man bei den Fardgebeten in den Gebeten, die bei drei von fünf Gebeten laut liest, und bei zwei davon leise liest. Und zwar die beiden, bei denen man leise liest, sind das Dhuhr und das Asr im Gebet. Und bei allen anderen drei Gebeten, beim Fajr, Maghrib und Isha, liest man den Koran laut. Und das gilt sowohl für den Imam als auch für den Munfarid. Munfarid ist derjenige, der alleine betet. Ansonsten, der Ma'mum, der hinter einem Imam betet, er liest niemals Koran laut. Er liest niemals Koran laut, sondern er ist ja hinter dem Imam. Der Imam ist derjenige, der laut liest. Tayyib, nachdem der Imam die Fatiha gelesen hat, sind manche Gelehrte der Ansicht, dass der Imam kurz pausiert. Warum soll er kurz pausieren? Um dem Ma'mum die Möglichkeit zu geben, auch die Fatiha zu lesen. Und das ist überliefert worden in einem Mursal Hadith von Sa'id ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, einem Tabi'i. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach der Fatiha kurz still war. Und dieser Hadith, so ein Hadith nennt man Mursal, denn der Sa'id ibn Musayyib ist ja kein Sahabi gewesen, der den Propheten direkt getroffen hat. Aber es beweist, dass dies zur Zeit der Tabi'un, rahimahumullah, eine bekannte Tatsache war. Denn die Überlieferung ist bis Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, authentisch. Und Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, hat eine bekannte und große Stellung unter den Gelehrten der Tabi'un, den Fiqh-Gelehrten der Tabi'un. Und man sagt, dass bis zur Zeit von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, Imam Malik ist im Jahr 179 gestorben, dass keine Bid'ah in Medina aufgetaucht ist. Und wenn die Leute danach gehandelt haben, in der Zeit von Sa'id al-Musayyib, er ist ungefähr gestorben, 90 nach Hijra, dann weist es darauf hin, dass viele Leute anwesend waren und sich nicht dagegen ausgesprochen haben und das nicht als Bid'ah bezeichnet haben. Und das weist darauf hin, dass das einen Ursprung hat in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wenn der Imam kurz pausiert nach der Fatiha, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ist das in Ordnung. Wenn man das vom Imam weiß, dann kann man auch als Ma'mum hinter dem Imam an dieser Stelle die Fatiha lesen. طيب. Nachdem man die Fatiha gelesen hat, liest man in der ersten und zweiten Raka'a eines jeden Fard-Gebetes eine weitere Sura aus dem Koran al-Karim oder ein paar Ayat aus dem Koran al-Karim. Und Was die dritte und vierte Raka'a angeht, so gibt es auch eine Überlieferung über Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala an, die darauf hinweist, dass der Prophet a.s.w. in der dritten und vierten Raka'a des Dhuhr und Asr-Gebetes auch nach der Fatiha gelesen hat. Insofern hat man da die Möglichkeit, wenn man möchte, darf man auch da lesen. Aber das Bekannte ist, dass man in der ersten und zweiten Raka'a nach der Fatiha liest und in der dritten und vierten Raka'a nicht mehr. Danach geht man in den Ruku', denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, O die ihr glaubt, verneigt euch und werft euch nieder. Oder besser gesagt, verneigt euch in diesem Fall. Ja, ihr alladhina amanu, irka'u. Bevor man sich verneigt, hebt man dabei die Hände. Das ist auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das haben wir gesehen in einem Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, in dem es wie folgendermaßen heißt: Ich habe gesehen, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zu Beginn des Gebetes die Hände hob, bis sie gegenüber den Schultern waren, ebenso wenn er sich verbeugen wollte. Das ist also die zweite Stelle, zu der man seine Hände hebt. Wir haben gesagt, es gibt insgesamt vier Stellen, die authentisch überliefert worden sind. Und das ist die zweite von vier Stellen, an denen man die beiden Hände hebt. Dann verbeugt man sich und während man sich verbeugt, spricht man den Takbir. Das heißt also nicht, bevor man sich verbeugt und nicht, wenn man schon bereits angekommen ist, sondern während man vom Qiyam zum Ruku' übergeht, spricht man Takbir. Allahu Akbar. Und am besten ist es, wenn man beginnt mit dem Takbir gleichzeitig, wenn man sich auch zu bewegen beginnt, und endet mit dem Takbir, wenn man zum Ruku' angekommen ist. Warum? Damit keine Sekunde verschwendet wird, indem man zu der man keinen Dhikr spricht, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ansonsten ist entscheidend, dass der Takbir gesprochen wird, dass ein Teil des Takbirs gesprochen wird, während man sich vom Stehen zur Verbeugung übergibt. Wenn man im Ruku' ist, ist es eine Sunna, dass man seine Hände auf die Knie legt. Denn es heißt im Hadith von Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, wir pflegten den Tatbiq zu praktizieren, danach wurde er uns verboten und uns wurde angeordnet, die Hände auf die Knie zu legen. Tatbiq bedeutet, dass man entweder die Hände ineinander flechtet, die Finger ineinander flechtet und sie zwischen die Knie setzt, oder dass man die Hand in den Handinnenflächen aufeinander legt und sich zwischen die Knie setzt. Das war am Anfang des Islam, ist gemäß dieser Überlieferung aufgehoben, sogar verboten worden. Insofern, man legt seine Hände auf seine beiden Knie und macht dabei den Rücken gerade. Der Prophet a.s. hat ihn sogar so gerade gemacht, dass beschrieben worden ist, dass wenn man Wasser auf seinen Rücken kippen würde, würde dieses Wasser nicht herunterfließen. In dieser Position sagt man gemäß der Sunna dreimal Subhana Rabbi al-Azim, was auf Deutsch sinngemäß bedeutet, gepriesen sei mein Herr der Gewaltige. Subhana Rabbi al-Azim. Und der Grund dafür ist, denn als die Ayah Fasabbih bismi rabbika al-azim herabgesandt worden ist, hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, sagt dies in eurer Verbeugung. Sagt dies oder macht das in eurer Verbeugung. Macht das in eurer Verbeugung. Das heißt, preist im Namen eures Herrn des Allgewaltigen. Und das bedeutet idealerweise, dass man Subhan Rabbi al-Azim sagt. Aber Wenn man stattdessen Subhan Rabbi al-A'la sagt oder eine andere Form der Lobpreisung, dann hat man trotzdem die Ayah offensichtlich umgesetzt. Aber besser ist es, vollkommener ist es, dass man Subhan Rabbi al-Azim sagt. Und es gibt auch andere Überlieferungen, die überliefert worden sind. Am besten ist es, dass man mindestens einmal Subhan Rabbi al-Azim sagt und danach anderes Überliefertes spricht, wenn man möchte. Danach hebt man sich aus der Verbeugung und auch hier spricht man den Dhikr, während man sich erhebt. Aber diesen Dhikr, das ist nicht der Takbir, natürlich in diesem Fall, wie wir alle wissen, sondern es ist Sami'a Allahu liman hamidah. Also während man sich hebt vom Ruku', sagt man Sami'a Allahu liman hamidah und hebt auch dabei die Hände, wenn man sich hingestellt hat. Das ist die dritte Situation, in der man sich, dem man die Hände hebt. Aber Sami'a Allahu liman hamidah sagen nicht alle. Gemäß der Mehrheit der Ulama sagt das nur der Imam und der Munfarid. Der Ma'mum allerdings sagt nicht Sami'a Allahu liman hamidah, sondern er sagt nur Rabbana wa lakal hamd, wenn er angekommen ist. Das heißt, der Imam und der Munfarid beim Hochgehen sagen sie Sami'a Allahu liman hamidah, und wenn sie stehen, sagen alle, Imam, Munfarid und Ma'mum, alle sagen Rabbana wa lakal hamd oder irgendein anderes überliefertes Dua an dieser Stelle. Denn an dieser Stelle gibt es mehrere Bittgebete, die überliefert worden sind. Aber das einfachste und bekannteste ist Rabbana wa lakal hamd. O unser Herr, dein ist das Lob. Na, dann steht man, hat man seinen Dhikr gesprochen und als nächstes folgt dann die Niederwerfung. Und an der Stelle machen wir inshallah Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.